on behalf of every wrestler who wanted to be hardcore more than they wanted to be a superstar. On behalf of everyone who lived the dream, fought the fight, and never gave up hope. But what you are is a Kung Pao bitch. Morgen! Wie ging's denn dann weiter? Achso, und herzlich willkommen zu Talk of Personality hier bei Cult of Personality Official. Jetzt schon los? Also jetzt mal die kurze Frage. Ja. Achso. Hallo Chris, live aus Hannover, wie immer. Live aus Hannover. Ja, wie immer. Bin noch nicht umgezogen. Ich bin ein bisschen abgelenkt. Ich gucke nebenbei noch Sky weiter seit heute Nacht um 5, weil ich warte noch auf das Major Announcement von Cena. Hast du es verpasst? Nee, ich hab's. Nö. Also ich hab nichts gehört. Also ich gucke aber weiter. Also gerade läuft Tennis, aber vielleicht kommt's dann da. Da bist du natürlich dem guten John ein bisschen aufgesessen, denn sein Major Announcement ist doch, dass er beim Money in the Bank Match zum ersten Mal dabei sein wird. Ja, gut. Kann ich jetzt nicht vom Hocker reißen? Du, Ricky, wie geht's dir denn eigentlich? Du, super, und du wirst es nicht glauben, auch heute habe ich wieder eine Überraschung für dich vorbereitet. Ja, ist es das Major Announcement von Cena? Es ist sozusagen, ich würde es mal umschreiben, mit vorbeugender Maßnahme. Kannst natürlich jetzt hier noch nicht verraten, denn du sollst ja überrascht jetzt gleich zuhören. Ach so, ja. Du kannst dir also wieder denken, was jetzt kommt. Ich denk mal, ich soll den Talk of Honor Stream anmachen. Du machst jetzt Talk of Honor an, hörst da ein bisschen zu und dann hören wir beide uns gleich wieder. Okay, bis dann. So, und ich, ihr könnt jetzt hier mal live zuhören, wie ich wähle, ist unglaublich. Das waren jetzt Zahlen. Das auch. So. Und ich habe nur diese eine Nummer. Also es muss jetzt funktionieren oder wir haben Pech gehabt. Ich verrate euch noch nicht, was es ist. Muss jetzt natürlich, jetzt muss ein bisschen Glück dabei sein. Die Dame ist Doruska Hot. Sind aber Doruska, die nächste Stelle von jetzt schon mal gewohnt? Yes, hello, hier ist Mr. Schmidt from the National Team of the German Football Team. Yes, may I help you? Do you also speak a little bit German? Nein, etwas. Okay. But I would like to prefer English language. All right, my English is not so good, but we can... Like my German is not so good. Okay, we find a way. I got a problem. I must speak with Mr. Buffon. You know, this is the goalkeeper of the Italian team. But Everyone knows him, but they are on the training at the moment. Yes, so. Yes. We know that this is my problem. They're at the training court at the moment. And now my question, can you write a message down for him, a short message, and give him this message? Yes, yes. Okay, that's... Mm-hmm. Okay. Okay, are you ready? I'm ready. Hello, hello, Gianni. Gianni. Gianni. Mm-hmm. Hello, Gianni. Gianni, yes. Here is Peter. Here is Peter. Peter, yes. I've spoke with Mercedes. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm, yes. The six. Yes. And now comes another number. Mm-hmm. 600L. Mercedes-Benz S-Classes. This is a car. Six. Yes, I know. Okay. The Klasse? Yes, S-Klasse. S-Klasse, okay. It's gonna be fine. Mm-hmm. It's gonna be fine. We make it so that you let the ball in the 18 minutes pass your feet. Okay, one more time and slow. Could you repeat the last sentence? I try in German. Du lässt den Ball in der 18. Minute. 18 Minuten. In der 18. Minute, genau. Durch die Beine durch. Aha, okay. Dafür kriegt er die 6 S-Klassen. Können Sie das, Gianni, ausrichten? Can you give Gianni this message, please? Yes, I leave this message in his room. Oh, great. Thank you very, very much. Have a nice day. You're welcome. Have a nice day. Bye. Bye. Chris? Chris? Ja, klar. Okay, da haben wir das ja jetzt geklärt. Wir das 18. Minute, 1-0 für Deutschland. Dafür habe ich jetzt hier gesorgt in dieser Sendung. Können wir jetzt auch schon pluggen? Was denn? Weiß ich nicht. Du kannst alles pluggen hier in der Sendung. Nee, dann will ich. Okay. Nee, aber ich weiß noch gar nicht, wie ich das technischerweise irgendwie mache. Genau, pass mal auf. Gerade eben war mein Problem auch das Technische. Denn ich habe hier die ganze Zeit versucht zu schauen, ob S-Klasse auch tatsächlich S-Klasse heißt auf Englisch. Also sprich, ob der Produktname der gleiche ist. Und das hat mich so aus dem Konzept gebracht, dass ich mich nicht mehr auf dem Ausland S-Klasse heißt, oder wie? Ja, und dann wusste ich nicht mehr genau, was ich hintenrum sagen wollte. Aber ich glaube, die Message ist angekommen. 18 Minuten, wenn da morgen ein Tor fällt, wissen wir ja warum. Ja, durch ein lustiger Spaß. Chris! Ah, das war jetzt ja, Ricky! So, jetzt geht's aber mal richtig los. Jetzt geht's aber mal voll ab hier. Ich nehme einen Swag voll auf. Und da ist er schon, der Swag. Übrigens war das gerade das Mannschaftshotel der Italiener, in dem ich angerufen habe in Polen. Ja. Fandest du gar nicht so lustig, oder? Doch, ab und zu ist der Stream abgekackt. Mhm. Naja, ist Pech für die Leute, die auf den Stream hören. Wir sind hier live on air und du hast schon richtig gesagt, es gibt ein Announcement zu machen. Das von Sina? Nein. Unseres. Lass mal hören. Donnerstag, meinst du das? Ja. Was meinst du, ne? Am Donnerstag um 20.45 Uhr wird es auch in diesem Ort, cultofpersonality.de, eine neue Sendung geben. Wie heißt die eigentlich? Ist das Talk of Personality oder was? Das heißt, ne, Cult of Personality. Jetzt geht's voll ab. Jetzt geht's voll ab. 1.0. Und da werden wir live fast das Spiel Deutschland gegen Italien kommentieren. Ganz genau. Und da kannst du ja wohl großartig, oder? Also ich kann mir nichts anderes vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Und jetzt wissen wir schon zumindest mal, die deutsche Mannschaft muss bis zur 18 Minuten durchhalten. Durchhalten, ja. Dann geht sie mit 1-0 in Führung. Das habe ich heute klar gemacht. Und machen wir noch eine kleine Pre-Show, so eine Viertelstunde vorher? Ja, 20:30 gehen wir schon auf Sendung. 30 Minuten, ja. Ja, 20:30 habe ich gemeint, nicht 20:30 Minuten. Ja, ja. 20:30 gehen wir auf Sendung. Hm? Da werde ich natürlich alle Insider-Informationen, die ich zuletzt noch zugespielt bekommen habe, preisgeben. Ich werde zum Beispiel verraten, wo man Haare bekommt, weil da werde ich mich mit Rain Rooney noch vorher unterhalten. Also das wissen wir schon. Alle bitte den Kommentar zur zweiten Vierecken 2.11er-Ausgabe lesen. Da wurde die Antwort schon gegeben. So, das habe ich wieder nicht ganz beachtet. Das hast du wieder nicht gelesen, ne? Nee, ich höre ja nur. Für mich ist Podcast ein reines olifaktisches Medium. Das ist ein olifaktisches Medium, das ist völlig richtig. So. Jetzt kommen wir aber zu weniger lustigen Sachen heute. Ja, wir kommen jetzt nämlich zur WWE. Zum Wrestling. Da müssen wir auch ganz ernst werden in diesem Moment. Nein, du hast dich ausgezeichnet durch deinen letzten zwei Podcasts, die ich von dir gehört habe, durch Ernsthaftigkeit, Informativität, wenn es dieses Wort gibt, und humoresken Floskeln. Zynismus. Ja, es war großartig, Chris. An der Stelle nochmal großes Lob von mir für zwei großartige Sendungen. Vierecken 2.11er und Watch Guys. Das Gute ist aber, ich wusste es gerade auch nicht mehr. Das ist das Gute. Nee. Wollen wir noch über SmackDown reden? Weil da weiß ich nämlich nicht mehr viel von. Okay, ich habe bei SmackDown tatsächlich mir sowas gemerkt, wie das Big Show ein guter Heel ist eigentlich. Und die Primetime-Players. Nee, was cool ich noch sind. Weiß, dass der Funkesaurus bei seiner Battering Ram sich ein Haar abgebrochen hat, so ein Zacken auf dem Kopf. Hast du das gesehen? Ja, unfassbar. Wem ist da so ein Haar abgebrochen? Und aus dem Grund wurde ja sofort hier die Jungs von WWF wieder aufmerksam, weil du weißt ja, auch in Afrika ist es ja verboten, diese Tiere dazu die Hörner abzuschlagen, weißt du ja? Ja, diese Elefanten nennen die sich, glaube ich. Und da muss ich auch dann mal ans Sci-Fi-Network eine Frage stellen. Ist das noch PG? Ans was? Ach so. Ans okay. An den Sender. Hier war gerade ein bisschen abgekackt. Skype ist nicht so ideal drauf wie sonst. Ja, also SmackDown an und für sich, aber ich fand es war keine schlechte Show. Aber es war halt eine typische SmackDown-Show. Also eine typische SmackDown-Show, ja. SmackDown. Gibt's übrigens, man muss dazu vielleicht die erste News reinpluggen. Ja. Pünktlich zum Abschied von Jon Laurinaitis gehen die Ratings wieder hoch bei SmackDown. Gingen sie wieder ab. Das heißt, der schwarze kleine tanzende Teddy ist wieder da und die Ratings gehen direkt über 2.0. Nein, da war ja hier Mick Foley am Start. Ja, aber die Leute haben am Anfang Teddy Long gesehen. Ich weiß noch an das Telefonat mit dir, wo du gerade live SmackDown geguckt hast oder semi-live, ne? Halt in der ersten Ausstrahlung bei Sky. Und da warst du auch begeistert, ne, als der kleine schwarze Mann kam. Ich konnte mich fast nicht mehr halten vor Freude. Du hast absolut recht. Ich wollte dir noch übrigens verkünden, mir ist aufgefallen, dass uns die MVP-Wahl manchmal bei Raw, manchmal bei SmackDown oder bei dem Pay-Per-View schwerfällt. Deswegen habe ich da das Reglement ein wenig verändert. Das finde ich gut. Jeder sollte nur noch einen nehmen, oder? Nee, zwei. Aber völlig egal von welcher Show. Liga ist mir auch wurscht. Selbst die Sportart ist mir egal. Naja, nicht ganz. Sollte schon beim Wrestling sein. Aber also von daher, wenn du jetzt zwei richtig doll fandest bei SmackDown, kannst du die jetzt nominieren und musst nicht darauf Rücksicht nehmen, dass du ja noch jemanden von Raw nominieren solltest, müsstest, wie auch immer. Hast du denn jemanden von SmackDown, den du nominieren willst, jetzt schon? Nee, ich habe mir auch die Sendung angeguckt und hatte ein Blöckchen dabei und habe mir gedacht, schreibst du dir mal die wichtigsten Sachen auf? So, und jetzt habe ich nichts stehen. Okay, das ist eine schöne Zusammenfassung. Kann man das so sagen? Kann man so sagen, ich habe aber... Für alle, die Bock auf so welche Zusammenfassungen haben, bitte nochmal Watch Guys Report 5 2012 anhören und dann ganz ans Ende den Fright Night Review von mir. Ja, der war schön. Da war ich auch in Ekstase, ne? Ja, da ist Chris über sich hinausgewachsen, das muss man sagen, also hört es euch nochmal an. Ich habe aber tatsächlich, meine ersten MVPs kommen tatsächlich von SmackDown. Tatsächlich, ja. Ja, komme ich dir bestimmt entgegen mit den beiden. Ja. Na? Primetime Players, das sind meine ersten, also die zählen als Tag Team. Wir haben ja auch schon mal die Usos nominiert. Als Dann habe ich noch einen bei SmackDown. Mein Gott, wen denn? Die Announcement-Geschichte von den Primetime Players, AW, war eine der besten Reden, die ich seit Jahren gehört habe. Also nimmst du Abram Washington? Ich nehm AW. Okay. Ich habe mich in den Jungen verliebt. Man ist der großartig? Du, dazu sage ich jetzt nichts mehr, weil eigentlich mit diesem Verliebt da, diese Position habe ich für mich inne gehabt. Eigentlich. Was? Und bin ein bisschen enttäuscht jetzt. Aber sei es drum, kommen wir jetzt kurz zu Raw oder was? Ja, würde ich fast vorschlagen. Was war deine, waren die Primetime Players? Also beide? Ja. Mhm. Also jetzt hat jeder nochmal sozusagen zwei übrig. System verstanden? Ja, wobei du jetzt zwei hast. Ja, als Tag-Team. Wir haben ja die Usos auch schon mal als Tag-Team. Also siehst du die beiden so krass als Einheit, ja, dass du sie beide schon als einen nominieren willst. Ja, ich würde sie... Dann machen sie ja was richtig, ne? Ich würde sie nicht gerne auseinander sehen, weil ich glaube, dann würden wir sie auch nicht so oft sehen. Und bei den Usos ist das genau das Gleiche gewesen. Aber wir haben vielleicht gerade ein Lob gekriegt bei Twitter. Alter, natürlich. Hast du das auch gelesen gerade? Nö, ich lese sowas nicht, interessiert mich nicht. Also MVP der Woche angesichts der Vierecken 2-11-Ausgabe und Cult of Personality generell müssten eigentlich du und ich sein. Ja, ja. Fickt euch doch. Kommen wir zu. Patrick, fick dich nicht. diese Aussagen von Ricky, die musst du nicht so ernst nehmen, nein. Schaltet doch alle ab. Ich habe auch von Tobi gehört, nach langen Gesprächen vor und nach Vierecken 2-11, dass du off-air gar nicht so bist. Ja, da bin ich ganz niedlich. Handzahm. Bist du ganz lieb und hast auch einen kleinen Pimmel. Nein, da oh nein, muss ich Sarah sprechen. Nicht ausschalten. Sarah nicht ausschalten. Aber jetzt kommen wir, genau, jetzt kommen wir endlich mal hier zu Raw. Mensch, Chris. Der Kommentar war super. Vicky Guerrero war heute Gast. Guerrero. Die war Gast-GM heute und das ist mir eigentlich relativ egal, aber... War Gastbild heute. Ich habe aber schon wieder eine Information für dich. Gleich sozusagen mit der ersten richtigen Nachricht habe ich gleich eine Geheiminformation von dir. Ich hab schon eine gehabt. Weißt du denn... Mein Gott, das ist ja eine Vibration hier neben mir. Weißt du aber auch. Weißt du denn, wer eigentlich vorgesehen war für die Rolle des neuen Raw-GMs? Edge? Nee. Nee. Jogi Löw? Nee. Ja, dann weiß ich's nicht. Ric Flair war vorgesehen für diese Rolle. Okay, ist cool. Jetzt aber alles so ein bisschen in Jeopardy sozusagen, weil ja, durch die ganze Geschichte halt mit TNA, der ganzen Verklagerei, aber der gute Ric Flair war für diesen Posten vorgesehen. Er sollte John Laurinaitis beerben. Ich weiß nicht, ob für SmackDown und Raw, aber für Raw auf jeden Fall mal. Könnte natürlich immer noch passieren, dass sie das zur Raw 1000 so machen, aber sie... Wir müssen ja erstmal die ganzen Gast-GMs jetzt erstmal abarbeiten, ne, und dann... Ich bin sowieso ein Fan dafür, dass man beiden Brands, es sind ja nicht mehr zwei Brands im Prinzip, aber dass man beiden Shows dann halt irgendwie einen richtig starken GM gibt. So Ric Flair von mir aus und Mick Foley oder sowas. Ja, wobei der ja immer so lächerlich dargestellt wird aktuell, was ich total scheiße finde. Ja, er wird richtig gedemütigt. Ja, es braucht Vince. Wegen Triple H. Ah, ich glaube auch, dass Vince da Riesenspaß dran hat. Ey, war nicht... Mick Foley unter den Achseln fest und sagt, dass er stinkt. Mick Foley war doch der Mann, der 2000 Triple H overgebracht hat, oder nicht? Ja, würde ich auch so sehen. Kann man nur so ein respektloses Arschloch sein, Triple H, mal ganz im Ernst. Ja gut, ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde es genauso machen. Da bin ich ehrlich. Ja. Sagt natürlich viel über meinen Charakter aus. Sagt viel über deinen Charakter aus. Ich bin auch, glaube ich, der einzige Mensch hier in diesem Podcast, der bei diesen Make-A-Wish-Videos irgendwie... Der überhaupt merkt man, Charakter gut hat. Angeht. Du bist der Einzige, der hier überhaupt Charakter hat in diesem ganzen Podcast. Aber immerhin, so teilen wir uns die Rollen sehr gut auf. Jetzt pass auf, mir ist heute noch aufgefallen, Lillian Garcia war Ringsprecherin. Was war da los? Weißt du da was? Hast du was mit Justin irgendwie geklärt, was da los war? Was war? Nee, das nee. Hast du aber mitbekommen? Habe ich mitbekommen, ja. Ja, also ich hab gedacht, du hast vielleicht irgendwas gelesen, aber vielleicht hat er nur mal frei gehabt, wa? Am Montag, weißt du, Kuckuck, aber er war nicht da. Bin ja gespannt. Interessant wäre es natürlich, wenn er heute Abend SmackDown plötzlich Ansager ist, dann wissen wir, was Sache ist. Ja. Aber ich vermute, beide farbenblind sind. Ich vermute mal, dass es tatsächlich nur eine Erkrankung war. Eine Erkrankung war, ich denke auch. Kehlkopfkrebs oder sowas. Ey, darüber machen wir aber keine Witze. Elimination, was war denn sonst noch? Ja, das Elimination-Match, Daniel Bryan, Punk und Kane in einem Elimination-Three-Way-Match. Das war dann, hast du das ganz verstanden? War das Match von Anfang an dafür ausgelegt, dass der Gewinner, also wenn es Daniel Bryan oder Kane ist, dann ein Titelmatch bekommt? Oder wie kam das dann mit dem Titelmatch? Nein. Hat niemand gesagt. Ach, das wurde dann einfach so festgelegt. Das war dann so, ja. Dann kam auf einmal dieser Teaser-Clip zu Money in the Bank und dann war das so. Hat aber Cole noch gesagt, wurde gerade festgelegt. Also das war nicht die Stipulation von dem Match. Wie fandst du das, dass AJ wieder um den Ring gerannt ist? Deine Freundin? Es ist Matzes Freundin, ja. Aber ich habe sie ja gehasst, ja. In dem Podcast, den ich vorher gemacht habe, habe ich sie immer sehr gedisst. Aber ich finde die ja jetzt schon, die hat einen geilen Arsch. Und das reicht im Zweifel für das den reicht guten im Prinzip. Chris. Ja, aber sie, ja, das, ich finde das gut, diese Konfusion, die sie verbreitet da, indem sie da rumtänzelt und meine Freundin hat jetzt auch ihr Theme-Song als Klingelton. Schön. Die schlägt schon ihre Wellen, also finde ich gut. Ist nicht ohne Grund, da kann man gleich mal noch eine News reinhauen, ist sie ja auf so einem WWE.com-Voting vor Punk und vor Cena mit Abstand mit 25% auf Platz 1 gewotet worden, der beliebtesten WWE-Stars. Die Information habe ich noch gar nicht gelesen. Nein, es gab ein Voting auf WWE.com, ist die Frage, wie repräsentativ sowas ist, aber da war auf Platz 3 mit 10% John Cena, auf Platz 2 CM Punk mit 12% und auf Platz 1 mit 25% AJ. Das ist ordentlich. Das soll jetzt auch die Offiziellen dazu bewogen haben, sie bei diesem Diva Summer Boobs in Your Face Match, sie dann am Ende... Ja, bei diesem Diva-Summer-Ding, da wurde genau, die dann Weiber, am Ende Vicky raushauen zu lassen und nicht wie vorher geplant Layla. Wo die Weiber ja wieder mehr anhatten als sonst bei normalen Matches. Das gibt's doch gar nicht, oder? PG sucks! Aber was ich noch sagen wollte, ich habe heute da eigentlich das Gefühl gehabt, am Anfang, dass AJ irgendwie, da hat sie doch so eine Rede im Spiegel gehalten, wie sie mit allen dreien letzten Endes Schluss macht, sage ich jetzt Intro-Video, mal. Das Intro-Video, vor der Rede, das Intro, dieses Hype-Video von Raw war 5-Star. Ja, das gab's schon bei SmackDown. Habe ich da schon gesehen. Stimmt. Aber trotzdem, ja, kam das am Anfang nicht so für dich rüber, als ob sie sich jetzt von allen dreien trennen möchte oder beziehungsweise vielleicht nicht? Für mich war das ganz klar, dass sie dass das so eine Art Probe ist und trennen, mir war, also bei der ist erstens mal gar nichts klar, weil die, man weiß ja überhaupt nicht, auf welcher Seite sie steht oder für wen sie überhaupt irgendwas empfindet. Ich denke ja mal, sie empfindet für niemanden was. Und da habe ich überhaupt nichts reininterpretiert. Ich habe mir nur gedacht, okay, sie zieht jetzt da so eine Show ab und das wird lustig. Und es war super. Ey, die ist super, die Kleine. Ich tipp immer noch auf... Punk. Nee, Daniel Bryan. Dann hätten sie es, glaube ich, schon bei No Way Out gemacht, oder? ist halt die Frage, ob man da den Logikfaktor mit reinbringen darf. Aber das ist generell mal so eine Frage. Ja, also so, ich tippe tatsächlich eher einbringen darf. Ich tippe tatsächlich eher auf Daniel Bryan. Also es würde im Endeffekt die ganze Sache rund machen, wenn er beim, was ist jetzt das nächste, Money in the Bank, wenn er da den Titel gewinnen kann, und beim SummerSlam gibt's noch mal ein Rückmatch, weil eins können wir uns, denke ich mal, auf eins können wir. Am SummerSlam wird's ja Cena Punk geben, ist ja schon relativ sicher. Ja, heißt es ja. Ah, ja. Das würde aber wiederum dagegen sprechen, dass Daniel Bryan dieses Match gewinnt. Er wird's ja auch nicht gewinnen. Also du bist dir sicher, aber denkst du, dass AJ nochmal eingreifen wird im Match irgendwie? Absolut, das ist natürlich. Ja, aber das wäre doch eher... Mensch, hier ist das Highlight in dieser Fehde. Ja, schon, aber so traurig, das wäre doch... Es ist, aber so, da wird es noch was geben. Aber das ist doch total ein Heel-Ding dann eigentlich. Naja, und? Die ist halt ein crazy Chick. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir bei Money in the Bank Kane mit einem AJ-Kostüm um den Ring tanzen sehen. War übrigens hier Brian Alvarez' Idee. Er hat gesagt, er hätte es cool gefunden, wenn bei der Divas Battle Royale CM Punk gekommen wäre und dann einfach um den Ring gehüpft wäre. Und die Idee fand ich auch Hammer. Also, das hätte aber meine fand es jetzt nicht gut, oder wie? Nee, fand ich nicht so super. Aber bei dir zahle ich ja auch nicht 10,99 im Monat. Von daher muss ich ja, ich muss mich ja selber damit irgendwie, ja. Naja, aber also ich will nochmal zurückkommen, Chris, ganz kurz. Und gut, dass du es ansprichst mit John Cena und SummerSlam und so. Würde es aber jetzt nicht mehr Sinn machen, man würde bei Money in the Bank tatsächlich Daniel Bryan den Titel geben, durch AJ, die dann eingreift und Daniel Bryan somit wieder das wieder gut macht, was bei WrestleMania schief ging. Würdest du das nicht besser finden so? Das haben wir uns ja letzte Woche schon gedacht. Ja. Aber ich glaube mal, damit rechnen jetzt, glaube ich, sehr viele. Und okay, nee, glaube ich nicht, weil du hast ja dieses Twitter-Voting gehabt und da haben wir irgendwie 52% für CM Punk, eine Fiancé mit CM Punk gewotet und also die dummen Kinder, denke ich mal, glauben schon, dass sie auf Punk steht, aber ja, wir haben ja letzte Woche schon gesagt, dass das irgendwie ein abgekatertes Spiel mit Daniel Bryan sein wird. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Mal was ganz anderes. Lass dich überraschen. Merkst du eigentlich heute, dass ich versuche, ein bisschen ernsthafter die Sendung anzugehen? Ist mir egal. Ich war wirklich so begeistert von deiner Ernsthaftigkeit. Das ist was ist mit dir los? Ich hab doch ganz normal, wie immer. Das war so eine tolle Sendung. Die zwei Sendungen waren wirklich so toll, dass ich mich heute dem ein bisschen anpassen möchte. Und auch ab und zu mal mit so einer leicht gediegenen Stimme spreche. Einfach um... Ich bin auch ein bisschen gediegen. Das liegt aber daran, dass ich irgendwie einen Arbeitsmarathon hinter mir habe. Ja, ja, klar. Aber ich versuche halt einfach auch die Leute... So scheiße, komm. Ein bisschen zu beruhigen. Nee, bla bla bla bla bla. So, kommen wir zum nächsten Segment, was mir zu denken... Der Typ passt mich so an. Du brauchst dich nicht wundern, wenn ich das zweite Mal aussteige einfach. Gegeben mal. Du, Chris, jetzt ist aber mal... Reiß dich mal am Zippel. Big Show besiegt Brutus Clay und ist mir eigentlich alles scheißegal. Und ob das jetzt... Absolut. Also das ist mir völlig latte. Aber was ich mich gefragt habe, Brutus Clay ist auch bei House-Shows von Raw am Start gewesen. Und eigentlich hätte er das ja gar nicht dürfen. Weil er SmackDown-Talent ist? Naja, ihm wurde doch ausdrücklich verboten, bei Raw aufzutreten und erst wieder heute erlaubt. Und jetzt war aber da dieses Wochenende davor bei Raw-Shows am Start. Jetzt frag ich dich, hab ich da theoretisch Erfolgsaussichten mit einer Zivilklage? Gegen wen eigentlich? Gegen Triple H. Aber ey, sag mal, ist das nicht zu viel verlangt? Wenn man sagt, im Fernsehen... Er darf nur noch bei SmackDown auftreten. Meine Fresse, lass ihn bei SmackDown. Wenn ich jemanden rausschmeiße, wie John Laurinaitis, wieso tritt er nach Raw in ein Dark Match an und bei Und House wieso Shows? Hat er da noch die Macht, ein Match zu booken? Das mit dem Match booken von John Laurinaitis, das ist Oberschwachsinn gewesen. Aber das Dümmste ist doch jetzt zu sagen, ja, wir dürfen ihn noch nicht feuern. Beziehungsweise er ist zwar gefeuert, aber er muss noch diese Dates da abarbeiten sozusagen. Ja, und wenn er es nicht macht, was passiert dann? Dann wird er wieder gefeuert oder was? Das ist doch totaler Schwachsinn. Wieso kann man denn darauf nicht verzichten? Wieso schafft man es nicht, Brutus Clay bei SmackDown House Shows zu lassen und auf der anderen Seite John Laurinaitis ganz wegzulassen? Er ist so, beide sind völlig unwichtig. Und das verstehe ich nicht. Und dann, ach, sowas regt mich tierisch auf. Das sind so Kleinigkeiten, die nur noch angesagt sind. Und da, Chris... Wieso geht das nicht? Ich verstehe es nicht. Das regt mich so auf. Ich verstehe es nicht. Auf. Das hat ja irgendwie nichts von Inkonsequenz zu tun oder so. Das ist Dummheit. Das ist einfach nur dumm. Das ist einfach nur völlig bescheuert. Und wie gesagt, sie versuchen immer darauf zu achten, dass ja nichts im Internet irgendwie groß bekannt wird. Ich erinnere ja nur an Karma und Chris Jerichos Rumble-Gewinn. Ja, klar. So, und aber dann sind die doch noch von allen die größten Idioten und verbocken sowas. Also das verstehe ich auch nicht. Einfachste. Ich meine, es ist ja nicht akut. Du hast ja genug Leute im Prinzip, um ein Match zu booken. Es ist ja nicht so, als, oh Gott, da fehlt jetzt einer, da muss jetzt unbedingt der Brodius Clay hin. Nee, ich verstehe es nicht. Ich kann es mir nur so erklären, dass es halt die Konfrontation zwischen Big Show und Brodius Clay geben sollte bei Monday Night Raw und dazwischen halt noch die zwischen den Smackdown-Tapings und Raw die House-Shows waren und die beiden unbedingt nochmal ein bisschen aneinander schnüffeln sollten, weißt du, um sich ein bisschen, sie sind ja nicht die größten Wrestler, ist ja ganz klar. Aber dass sie sich halt ein bisschen kennenlernen sollen im Ring, weil die ja, glaube ich, noch nie ein Match hatten. Ich glaube, daran wird es liegen. So, weißt du? Ach, scheiß mal darauf, was du da. Nee, da will ich überhaupt nicht drauf scheißen. Ich will nämlich nochmal ganz kurz gucken, gegen wen er überhaupt angetreten ist bei den House-Shows. Jetzt bleib mal bitte einen Moment in der Leitung. So, gucken wir mal hier. Weißt du, was ich meine? So, dass die ja, beiden ja, ja, das verstehe ich. Aber der Funkosaurus hatte ein Match gehabt gegen David Otunga bei den House-Shows. Also das ist totaler Schwachsinn. Also das verstehe ich wirklich nicht. Und das geht. Hatte da gar kein Match gegen Big Show? Nein, gegen Otunga. Ach was? Und ich dachte gegen Big Show. Das ist alles so bescheuert. Also das geht mir wirklich sowas von auf den Sack. Das regt mich auf. Ich weiß, das ist wahrscheinlich alles übertrieben. Rindenpackerei, aber wir regen uns darüber auf. Na ja. Interessiert sonst keinen Menschen, denke ich mal. Nee, weil auf der anderen Seite ich verarscht werde und mir dann Laylas Comeback angucken kann gegen die Bella Twins, das vom Impact her wirklich das Langweiligste ist, was ich seit Jahren gesehen habe, jetzt im Nachhinein. Ich habe mir damals schon mehr einen Job macht. Und ihr britischer Akzent ist so sexy. Ja, aber was macht denn Layla aktuell? Gute Matches. Sie ist ein schöner Champion. Okay, da stimme ich überein. Schöner Champion. Komm, wir haben das WWE-Diva-Roster, ja, und da ist sie doch wohl noch eine der Besten. Sieht gut aus. Wie gesagt, da stimme ich dir zu, aber wenn ich die Wahl habe zwischen Karma und Beth Phoenix, also... Das ist halt dieses Internet-Ding. Das ist WWE. Alter, was ist mit euch los? Entweder lasst eure Informationen nur bei 2-3 Personen oder fickt euch. Ja, und zwar in Arsch. Im Arsch. Ja, dann auch noch die Oberlächerlichkeit wieder bei dieser Raw-Ausgabe. Und ich sag mal, ich fand Raw. Ich glaube, da ist aber die WWE mit einer Zivilklage relativ weit. Das glaube ich auch. Mit diesen Äußerungen. aber ich muss gleich sagen, ich fand Raw nicht schlecht oder so. Ja, aber trotzdem. Nee, ich fand die auch sehr gut, die Ausgabe. Was mich schon wieder genervt hat, dass Santino Marella Jack Swagger besiegt. Aber willst du dazu was sagen? Ich habe da mir was aufgeschrieben und habe auf meinen Blog geschrieben, Swagger wurde zu Grabe getragen. Ja, das war's. Das ist ein Witz. Das war's. Das ist ein absoluter Witz. Der gepinnt wird gegen Santino, der hat nicht den Jota-Wert in dieser Company. Swagger ist raus. Komm, schmeiß den gleich raus. Wie kann man nur so schweinedoof sein? Nee, mich würde es nicht wundern, wenn der Money in the Bank einen Koffer plötzlich gewinnt. Ja, der Loser gewinnt das Ding, ist klar. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Das aber, ist WWE. Egal. Du hast den fucking All-American Team, einfach einen Strampler an, wo die amerikanische fucking Flagge drauf ist. Lass den United States Title gewinnen und lass ihn mal eine Promo machen. Und dann... Haben wir ja schon 100 Mal drüber geredet. Das wäre eigentlich sein Spot als United States Champion. Weiter. Aber... Kommen wir zum Tiger Woods der WWE, wie ihn Kenny Dykstra beschrieben hat. Du weißt, von wem ich rede? John Cena? Ja. Ja, er fickt ganz schön viel rum. Ne? Ja. Macht ihn wieder richtig sympathisch. Ja, naja, ich frage mich die ganze Zeit, es hieß ja mit Dieven und mit Groupies, ja. Erstens. Dann noch cooler. Ja, mit Groupies finde ich, also da würde mich das Alter interessieren. Also. Du redest es auf dieses, als er gegen Jericho gesagt hat, dass der Großteil unserer Zuschauer 9-jährig sind. Ja, also das fand ich... Ich glaube, da kommen wir jetzt mit einer Zivilklage ganz, ganz gut. Moment mal, ich habe ja überhaupt nicht gesagt, dass das so so ist, aber... Du hast es aber gemeint, gib es zu. Nein. Cena ist ein Pädophiler. Was hat denn das jetzt mit Fußball zu tun? Auf jeden Fall, John Cena soll seine... Ich merke vielleicht gerade was Lustiges. Was? Ich lache mich tot, ich merke gerade, was meine zwei MVPs sind und die haben beide nur einen Buchstaben. Ich dachte nur einen Hoden. Das wäre natürlich auch was, wenn beide nur einen Hoden hätten. Ey, W und AJ, ist das nicht lustig? Ist das niedlich? Das ist fein. Ja. Also jetzt hier, zur Cena-Geschichte. Wer es nicht mitbekommen hat, Chris, du hast alles mitbekommen, oder? Wo, was? John Cena soll angeblich seine Frau betrogen haben. Das habe ich mitgekriegt, ja, okay. Ja. Und Mickey James hat da noch irgendwas dazu gesagt. Nee, also Mickey James habe ich jedenfalls nicht mitbekommen. Ich habe nur von Kenny Dykstra mitbekommen. Das war, ja, Mickey James war ja seine Ex. Genau, Mickey James war mit dem guten Kenny zusammen. Dann soll angeblich John Cena Mickey James gepimpert haben. Die waren aber auch zusammen. Mickey James und John Cena. Waren zusammen. Ja, bestimmt mal. Und angeblich soll das dazu geführt haben, dass erstens mal Kenny Dykstra rausgeflogen ist bei der WWE und später auch Mickey James. Das soll, also hat der gute Kenny in irgendeiner Radiosendung behauptet. Jetzt, pass auf, alles ist mir alles scheißegal, aber mir drängen sich mehrere Fragen auf. Zum Ersten, wer hat John Cena verraten? Das ist das Erste. Da habe ich eine Information. Es heißt ja immer, oder hast du das auch so mitbekommen, dass John Cena und Randy Orton eigentlich gut befreundet sein sollen? Das sollen die Best Buddies sein. So, jetzt erzähle ich dir mal was. Ja, und jetzt soll Cena, weil er Orton wegen Drug Abuse ein bisschen in Schwulitäten sein soll, jetzt soll da ganz schön Knatsch sein zwischen den beiden, ne? Und es soll auch früher richtig Knatsch gegeben haben zwischen den beiden. Also gerade so 2006, 2007 müssen die beiden sich auf den Tod gehasst haben. Ja, da ging es ja gerade darum, wer wird der Face of Company, ne? Ja, aber ich glaube noch nicht mal, dass das der Grund ist. Ich könnte mir schon vorstellen, also sagen wir mal so, wie sie, die Außendarstellung von beiden ist das schon, sind das schon zwei völlig unterschiedliche Typen eigentlich, oder? Also von dem, was man so mitbekommt. Orton eher so ein Typ wie ich. Und dann John Cena, der so eher nach hier kommt. Ja, klar. Kann man sich schon vorstellen, dass die beiden sich da nicht so gemocht haben. Aber was soll ich denn davon halten? Hat vielleicht Randy Orton John Cena verraten? Also, das ist spekulativ. Gell? Das ist sehr spekulativ. Also wenn ich mir den so von früher vorstelle, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Aber es ist, ja, ich meine, ich kann mir gut vorstellen, dass Randy Orton sich da auch nicht die Finger verbrennen will, weil andersrum wird er wahrscheinlich auch kein Kind von Traurigkeit sein. Und das glaube ich auch, ja. Es heißt ja immer so schön, was im Punkt, Punkt, Punkt ist, bleibt im Punkt, Punkt, Punkt. Also ihr damit könnt jetzt einen Städtenamen. What happens in Vegas, stays in Vegas? Ja, aber sie sind ja immer woanders. Okay. Von daher, weißt aber, was ich meine. Nee, weiß ich nicht. Naja, das war auch nicht schlecht. Alles mit dem Krupi, scheiß drauf. Aber bei den Dieben hätte es mich schon noch interessiert, wer da sonst noch so dem guten John Cena zum Opfer fiel. Ich habe ja mal munkeln gehört, dass da die gute Kelly auch mal. Nee, also ich glaube, die hat einen Sonderstatus. Wer die noch nicht gefickt hat, der ist wirklich ein Außenseiter. Ist selbst mir passiert, als ich auf dem Klo war, saß die da. Nein, selbstverständlich nicht. Aber ist schon interessant, was da jetzt so alles noch auf den guten John Cena zukommt, glaube ich. Oder deine Frau ein iPhone? Ja. Weißt du, wie man sich Podcasts runterlädt? Yep. Okay. Aber ich habe nichts zu befürchten. Ich bin der Geringverdiener bei uns in der Familie. Tja, da siehst du, dass es drauf ankommen. ja gut, Jericho ist wieder da. Ich glaube, meine Tochter verdient mehr als ich. Selbst die. Jericho ist wieder da. Wie findest du das? Wird er dir gefallen? Der gute Chris Jericho heute? War das ein Double? Sah komisch aus mit den Haaren. Jetzt, was war denn das? Ein Pfiffi auf dem Kopf gehabt, ne? Meine Frau hat gesagt, er sieht so bescheuert aus mit der Frisur. Ja, der braucht eine andere Frisur, also kürzer und ein Bart. Der Mann von Welt trägt Bart. Ich weiß auch nicht, aber trotzdem habe ich mich tierisch gefreut, dass Chris Jericho wieder da war. Und auch das, was er gesagt hat. Als der John Cena, wieder mal diesen lächerlichen Schwachsinn am Anfang gebracht hat. Die ganze Halle war mucksmäuschenstill. Cena hatte mich bei der Yoda-Scheiße, tut mir leid. Nein, nee, oder? Doch, er hatte mich. Okay, dann hat also John Cena und du darüber gelacht, aber sonst niemand. Er hatte mich, tut mir leid. Okay, aber du bist... Ich habe die Filme auch im Original geguckt, Star Wars, und es hat sich original wie Yoda angehört. Guck, du hörst zu viele Fremdpodcasts offensichtlich. Wieso? Ach so, Kinderscheiß. Ey, da steht jemand im Ring, macht, das haben wir gemacht mit 12. Fanden wir sowas lustig. Nein, die Stimmlage war original. Naja. Hast du schon mal Star Wars im Original geguckt? Jetzt hör doch mal auf mit so einem Scheiß. Das ist ja, John Cena steht im Ring und macht, wie heißt der Zwerg? Yoda. Macht Yoda nach. So, und wen auch? Darth Vader. Ja. Ja, ich meine, da sind wir ja auch. Vader ist natürlich Quatsch. Ja, pass mal auf, aber da ist doch auch wieder der Punkt. Er kommt raus und sagt, er macht ein geschichtsträchtiges Announcement. Und ja, und erstmal macht er eine halbe Stunde Stand-Up-Comedy. Das ist natürlich totale... Das Stand-Up, ja, aber vergiss das Comedy dahinter. So. Und das ist einfach totaler Schwachsinn. Verstehst du, wenn Santino Marella sowas macht? Okay. Aber doch nicht John Cena. In welcher Welt leben wir eigentlich? Ich glaube, der ist auch für die nächste Woche beim Quatsch Comedy Club gebucht, ne? Kann ich mir gut vorstellen, und zwar zum Saubermachen. Um die schlechten Witze aufzufegen. Und dann auch vorzutragen, nächste Woche Montag. Dann bei Raw. Wir haben's also eindeutig entschlüsselt. Aber du, ich habe ja bis heute Nacht noch Hoffnung gehabt, dass John Cena gar nicht bei Money in the Bank dabei sein wird. Das hieß es ja mal. Ja, es hieß ja, dass er irgendwie den zweiten Pay-Per-View in den letzten 10 Monaten irgendwie no-showed, ne? Ja, wäre großartige Idee gewesen, aber sei es drum. Jemand anders, 15 Jahre lang no-showed? Schöne Überleitung. Der gute Psycho Sid. Die sind aber gut drauf, oder? Also das läuft wie, es rollt wie ein Schneeball den Feldberg hinunter. Warum jetzt ein Feldberg? Weil der hier in der Nähe ist. So. Luftlinie 600 Kilometer. Sid kam zum Ring und ich muss ganz ehrlich sagen, das sieht schon lustig aus, wenn jemand eine Jeanshose anhat und darüber die Kneepads trägt. Oder? Ah, das hast du ja bei der ECW oft, bei Streetfights. Er sieht aber scheiße aus. Warum tragen sie die nicht drunter? Kriegen sie die Hose nicht drüber? Ist das, ja, das ist das cooler, drüber zu tragen, Mann. Ach ja, genau. Ist 90s. Wie fandst du Sid? Hab gleich noch eine Information zu diesem Segment, aber wie fandst du Sid, dass der wieder da war? Warst du damals ein Fan von ihm? Es gab keine Pops, liegt halt daran, dass es ein Fuck-Crowd war. Crowd war schwierig, ja. Und war schon schwierig anzugucken, ne? Ja, aber warst du so früher... Southern Rock Band Nutte vorher, ey, die geht mir auch hardcore auf den Sack, muss ich ganz ehrlich sagen. Da könntest du jeden anderen nehmen. Ich weiß, er kann auch relativ gut zählen oder so, aber lass doch irgendwie nehmen, der wenigstens 1% Charisma hat. Das Gegenteil von Randy Orton als Legend Killer. Es hieß Slater, offensichtlich. Der Legend Jobber, sozusagen. Legend Jobber, ja. Aber warst du früher Sid-Fan? Nein. Echt nicht? Ich hab ihn geliebt. Ich stand immer da und hab am Fernseher diese Fist gemacht. Kein Spaß. Aber ich war auch, gut, 16. Nein, ich war 13, so, fertig. Das ist sinnvoller. Aber ich habe mich schon ein bisschen gefreut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber, ach so, wollte ich dir noch erzählen. Eigentlich haben sie sich nämlich... Ich hab gedacht, was hast du gedacht, als er gesagt hat, Powerbomb? Nicht? Ich hab nicht mehr damit gerechnet, dass er die noch auspackt. Ach so, nee, doch, hab ich schon gedacht. Ja. Ich weiß aber, dass er wohl irgendwie große Knieprobleme und sowas hat. Und natürlich... bestimmt auch noch Restschäden von seinem lustigen Bein damals, aber ich glaube, die Knieprobleme... Von seinem lustigen Bein? Ja, das ist immer noch unerreichbar in Sportlerverletzungen für mich. Also es gab, jemand, der so eine Sportlerverletzung live zustande bringt, dem, also allein dafür sollte dann die Hall of Fame. Ich würde ihn mit diesem Inducti-Video würde ich ihn ankündigen, das wäre das Video. Und dann auch so dieser erhabenen Orchestermusik darunter, ne? Ja. Und dann will er es mal vormachen. Ich muss noch mal kurz zu Jerichos Double zurückkommen. Hast du diesen Clip gesehen von diesem Download-Festival? Ja. Was hast du in der Crowd gesehen? Eine Brasilien-Flagge. Da war jemand mal richtig cool drauf. Ja, aber ich glaube, also, weißt du, der Witz ist ja, dass die WWE das dann auch noch zeigt. Das ist richtig geil. Man hätte ja bestimmt was anderes rausschneiden können, aber es war so... Vielleicht haben sie gesagt, komm, hier nimm mal jemand die Brasilien-Flagge, damit wir filmen können oder so. Wer weiß das schon. Aber ich wollte haben sich auch einfach nur gedacht, ey, komm, lass mal die Brasilien-Flagge unbedingt reinnehmen. Das meint der Fan bestimmt nur als Versöhnung. Ah, naja, das ist so, ich meine, das ist ja ein amerikanisches Unternehmen und man weiß ja, da tun sich... Was, Brasilien? Nein, die WWE. Ach nee, das war Israel, ein amerikanisches Unternehmen. Da tun sich die WWE, die USA grundsätzlich schwer, sich politisch... Bei dem Divas-Match hatte Layla keine Kneebrace an. Ist dir das aufgefallen? Nein, tatsächlich nicht, weil es langweilig war. Aber, pass mal auf, ich wollte noch was zu diesen Legends-Auftritten sagen. Von Sid und so weiter. Das war nämlich gar nicht so sicher, dass sie das jetzt durchziehen bis Raw 1000. Denn der gute Vince hatte ein Problem damit, dass Vader damals vor 2 Wochen die zweitmeisten Pops bekam. Das hat Vince angekotzt. Weil es für ihn ja, und da auch zu Recht, ist es ja so ein bisschen ein Schlag ins Gesicht, dass die aktuellen Leute nicht so richtig overkommen. Dann kommt so ein alter Mann zurück und die ganze Halle dreht durch. Und ja, so ist es nun mal. Ja, und aus dem Grund hieß es dann zeitweise, das lassen sie weg, die Matches von den Altstars. Und haben dann... Regeln bei Sid Vicious die Lautsprecher runter. Nee, sie haben dann in der nächsten Woche ja das ein bisschen geändert. Da kam ja Piper und... wie hieß sie hier? Cindy Lauper zusammen. Also haben auf ein Match verzichtet und das Segment kam zwar okay an, aber es war jetzt nicht so wie bei Vader. Und haben sich gedacht, ach nee, dann können wir das doch wieder mit den Matches machen. Das ist die Idee dahinter gewesen. Finde ich auch schon wieder total bescheuert, oder? Du holst die Leute, um so, gerade eben so einen Moment zu schaffen, dass Vader reinkommt und die ganze Halle dann dreht durch. Dann regen sie auch, dass es doch echt gut ankommt, ne? Ja, ist irgendwie, also das kann ich auch schon wieder überhaupt nicht verstehen, sowas. Völliger Bullshit. Oder was? Wie bitte? Völliger Bullshit, schon wieder. Ja. Also, bist du dabei? Machst du mit? Ich bin dabei, ja. Das ist schön, Mensch, jetzt wach das doch mal. Das Handy muss weg, du hast recht. Du, jetzt, pass auf, nimm das Handy und leg's einfach mal so einen Meter neben deinen Computer. Geht das? Das geht, ja. Du bist mir viel zu abgelenkt heute. Ja, heute wie? Ja, also in deinen anderen zwei Sendungen warst du da viel konzentrierter, hast zum Beispiel auch mal eine News vorgetragen. Und bin auch mal ans Telefon gegangen, als ich angerufen wurde. Mach mal, jetzt, pass mal auf, jetzt trag mal eine News vor. Das hast du so toll gemacht bei deinem anderen Podcast. Ab Oktober gibt es eine neue WWE-Show. Ja? The Main Event. Wo läuft die denn? Beim Ion-Dings. Und ab wann? Ab Oktober. Wann? Welcher? Willst du mich jetzt hier ausfragen? 3.10. Ist ganz egal. 3.10. Du hast bei deinen Bergfragen schon ins Klo gegriffen. Mach ruhig weiter, Digga. Das ist echt eine Frechheit. Du, ich hab echt das Gefühl, dass du bei meinem Unternehmen mit dir bei Talk of Personality einfach nicht so konzentriert bist, wie zum Beispiel hier bei Watch Elver und vier Ecken. Nee, bei Watch Guys und vier Ecken 2 Elver. Ja. Das ist jetzt eine On-Air-Kritik an mich. Ja, du bist hier nicht so konzentriert und nicht so darauf aus, gerade für gute News zu sorgen. Hast du noch eine News vorbereitet? Nee, ich habe nur Scheiß-News. Mit Matt Morgan diese ganze Scheiße, aber die habe ich gar keinen Bock vorzutragen. Gut. Ja, oder sag du doch mal. Hast du News? Ich hab nichts. Ja, ich hab die ganze Kacke mit durchgelesen. Ich hab noch einen Haufen News, Leute, bleibt dran. Willst du jetzt hier das mit Amazing Red vorlesen oder was? Nein, Scheiße. Leute, bleibt dran. Die großen News kommen nachher noch. Dolph Ziggler. Es gab nichts. Gegen Alberto. Ich erinnere nur an unser Telefonat. Ja, gibt ja wohl keine News für die Sendung, wa? Dolph Ziggler, Alberto Del Rio. Ja. War großartig. Es war ein bisschen slapstick, als die beiden da nach diesem Clipboard gegriffen haben, aber ich fand das gut, dass diesen beiden Typen irgendwie voll energisch darum gekämpft haben, dieses kleine Holzbrettchen in den Händen halten zu dürfen, aber ja, das Ende war da natürlich Oberkacke, ne? Es hat mir auch gefallen, genau, bis aufs Ende, hab eigentlich gedacht, ja, es lassen, also irgendwie, doch, lassen hätten sie es irgendwie durchgebrochen oder so, weißt du, dass beide irgendwie eine Hälfte haben oder ja, keine Ahnung. Ja, das habe ich gedacht, dass Zettel es irgendwie sowas gibt. Genau, irgendwie sowas habe ich gedacht, aber letzten Endes kam das dabei raus, was ich vermutet habe, nämlich ein Triple Threat Match zwischen den beiden und Chase. Dagegen habe ich ja nichts. Ja, aber ich habe schon wieder was dagegen, dass das bei Dings passiert, hier bei SmackDown, ne? Hätte ich bei Money in the Bank gemacht. Vielleicht kommt's ja auch noch, aber war ich ein bisschen enttäuscht. Aber wir machen so eine Stipulation dann. Vielleicht. Aber da Alberto Del Rio den Pay-Per-View irgendwie faced, wird das ein One-on-One mit ihm. Sag mal hier zu der Geschichte, mit dass er die WWE verlassen will. Erinner dich mal dran, bei der Gehirnerschütterung, was habe ich zu dir an dem Montag dann gesagt? Das stimmt doch irgendwas nicht, habe ich zu dir gesagt. Warum er wieder ein Match hatte gegen Santino. Das ist doch ein bisschen komisch. Stimmt's? Und er hat dich schon den richtigen Riecher. Ja, da hattest du einen richtigen Riecher, absolut. Wie ja, so oft? Ja, selbstverständlich. Also das muss man an der Stelle auch nochmal sagen. Warte mal ganz kurz. Also da hatte ich den richtigen Riecher. Ja, da hatte ich den. Mann, hat der einen Riecher. Ja, der war immer so lustig. Ja, das stimmt. Und einen schönen Arsch hat der auch. Das muss man echt mal sagen. Oh. Ist der schön, der Mann. Ist der Mann schön. Ja. Und immer wieder einen richtigen Riecher. Ja, also meine letzte Frage. Meine letzte, die Sendung weitermachen soll. Jetzt weiß er wieder nicht, was er sagen soll. Weil er nicht, wie er aus der Situation rauskommt. Mein MVP von Raw ist AJ. Ja, meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier bei Talk of Personality. Heute bei Raw war AJ Lee, der Star der Sendung, nicht nur da, sondern auch bei unserem Co-Moderator Chris konnte AJ voll abräumen. Dank ihrer schauspielerischen Leistungen und ihrem durchaus süßen Arsch. Und wurde MVP von Chris. Das hat er toll gesagt. Das muss man wirklich mal sagen. Er findet immer die richtigen Worte. Und einen schönen Arsch hat er auch. Halt doch mal in die Fresse. Ja, ein toller Mann. Und so einen schönen Arsch. Halt die Fresse. So, weiter ging's dann. Später kam John Cena. Das sind deine MVP. Und hat eine Disqualifikation, einen Disqualifikationssieg errungen über Chris Jericho, der heute offensichtlich sein Haustier mit auf dem Kopf hatte. einen Iltis. Das war lustig. Ricky, das sind jetzt wieder diese Momente, wo du mich nach dem Podcast fragst, sei doch mal ruhig, ein bisschen zu viel. Und dann sage ich zu dir, Ricky, es ist ganz einfach. Entweder A, laberst du nur gequillte Scheiße oder B, weißt nicht, wann du damit aufhörst. In diesem Fall tritt A und B in Kraft. Und du wirst mich wahrscheinlich nach diesem Podcast noch ein zweites Mal anrufen und mich fragen, Chris, ich wusste, während ich diese Scheiße gelabert habe, schon, ich sollte aufhören, aber ich wollte es nicht zugeben. Chris, Charlie Sheen wird bei Raw 1000 sein. Ja! Freust du dich? Das würde ich aber lieber lassen. Das ist aber zum Beispiel eine News, die jetzt tatsächlich noch bringen können. Ja, auch Scheiß-News, aber was willst du mit dem? Ey, du hast den wahrscheinlich Non-PG-Menschen auf diesem Planeten nach dem toten Osama Bin Laden, den willst du jetzt hier ins Kinder-TV bringen? Das ist totaler Scheiß, Mann. Das ist totaler Scheiß. Ricky? Ich freue mich. Ja, ich freue mich auch, Alter. Was soll er da machen? Was soll er am Mikrofon sagen? Also, Charlie Sheen, finde ich, das ist ein Mann, setz den irgendwo hin, gib den ein Bier und es wird lustig. Und darauf hoffe ich an diesem Abend. Und am Ende soll er sagen, oh, jetzt fahre ich aber kein Auto mehr oder was? My ass. Ey, ich könnte mir schon vorstellen, ja, aber guck mal, ist mir definitiv lieber als die ganzen anderen Nasen, die da sonst ja, absolut. Am Start waren. Nur was ich damit sagen will, ist, dass die WWE in der selbst nicht weiß, was sie will oder dumm ist. Oder welches Publikum wollen sie denn jetzt ansprechen, ja? Naja, gut, die, da fickt Pornogucker wie wir? Aber da fickt doch ein Arsch den anderen. Ist doch ganz klar, Charlie Sheen. Doch nicht einen Arsch den anderen. Naja, Charlie Sheen will was promoten und die WWE möchte gerne einen großen Star. Absolut, natürlich, aber. Ja. Also letzten Endes. Gibt gerne was zu Dings und One Half Cock. Wie heißt es nochmal? Two and a Half Man? Ja, was macht der aktuell? Der hat jetzt auch wieder so eine Serie, die ziemlich durch die Decke geht. Stimmt, ja. Die ist aber, glaube ich, auch non-PG, ne? Bin ich bei Watch Guys oder du? Nee, ich weiß halt, dass er, ist mir egal, ich mag ihn einfach, also. Ich mag ihn doch auch, ich will doch damit nur sagen, dass es non-PG ist, der Mann. Ja, aber, das, jetzt warte doch erstmal ab, bevor du das schon wieder kritisierst. Man hat auf ja der 1000 sagen wir wieder Attitude Era. Nee, aber man hat ja auch nicht gedacht, dass, zwischen John Cena und Brock Lesnar, dass da Blut fließt. Also jetzt lass doch den guten Charlie mal seine Chance. Okay. Weißt du? Und wenn er schon betrunken dann zum Ring kommt, weiß er bestimmt, wie er sich benehmen muss. Wenn wir schon bei Lesnar sind, da wurde ja angekündigt, dass nächste Woche es irgendwie nochmal eine Antwort gibt auf... Es gibt eine Antwort von ihm, so wie ich verstanden habe, ne? Ja, aber warum denn? Die Antwort gab es doch letzte Woche schon. Aber doch nicht von ihm. Naja, sie haben gesagt... In person. Da bin ich ja mal gespannt, ob der tatsächlich da ist. Das glaube ich ja noch nicht. Da wird es was in person geben. Der, ich glaube nicht. Der ist nicht da, nein. Dann haben sie ja einen Auftritt weniger Dings. Ja. Aber ich dachte eigentlich, das Ding wäre ja... Natürlich wusste ich, dass es nicht durch ist, aber weißt schon, was ich meine. Bahnt sich wohl die nächste Fehde via Satellite an. Ja, aber eigentlich hat doch Paul Heyman relativ klar gemacht, dass er nicht antreten wird beim SummerSlam, der gute Brock. Ja, dann hat er aufs Maul gekriegt und... Naja, gut, lass ich dir durchgehen. Vielleicht kommt dann der Brock und sagt, nein! Dann wollte ich noch... Papa, nicht kauen, du sollst! Und dann haut der Triple H aufs Maul. Oh, das fängt ja auch schon wieder so an, mit diesem blöden Yoda-Gequatsche. Das ist fürchterlich. Hier, Money in the Bank, 4 Teilnehmer nur bis jetzt. Habe ich das richtig verstanden? Es bleibt dabei? Was? Wo? Wer? Das habe ich noch gar nicht mitgekriegt. Naja, es sind ja 4 Teilnehmer bis jetzt für das WWE Championship Money in the Bank Match. Bank-Ausscheidungs-Schwergewichts-Match. Genau. Big Show, Kane, Cena und Jericho. Ja. Und so wie ich das jetzt verstanden habe, ist es aktuell tatsächlich so geplant, dass nur die 4 dieses Match bestreiten sollen. Tja, dann fickt euch. Und was denkst du, wer gewinnt? Cena. Ehrlich? Das wäre mal was, oder? Also erstens mal muss ich dazu sagen, ich hoffe ja, das ist tatsächlich jetzt so ein Money in the Bank Match. Das ist wirklich die größte Chance, dass ich John Cena endlich mal irgendwie verletzen kann, schwerer. Und dann eine Weile ausfällt. Also das ist meine Hoffnung für dieses Match. Aber woher weißt du denn, dass es nur 4 Leute sind? So, also es hat sich so angehört, wie es bekannt gegeben wurde. Meinst du, hätten sie heute schon das gesettelt oder was? So die 4 oder die 6? Nee, aber ich hätte mir dann sowas vorstellen können, dass sie halt die 4 dann einblenden. Ja, wissen sie selbst noch nicht. Kann natürlich auch sein. Und dann so 2 oder 4 weitere Spots so schwarz lassen. So kannte man es ja sonst. Wen kann man? Ja, sie haben jetzt aber keinen Mann, der irgendwelche großen Spots nehmen kann, weißt du? Nee, gut, Jericho, aber der ist halt auch schon alt. Ja, der wird's nicht machen. Aber das ist mein Tipp für einen Sieg, weil jetzt kommt meine Gegenargumentation. zu John Cena. Kannst du dir vorstellen, dass John Cena mal so ein Cover eincasht? Das passt doch überhaupt nicht zu John Cena. Ja, das ist nicht John Cena, weißt du? Das ist hinterlistig. Und Cena ist natürlich nicht hinterlistig, aber ja, das wäre schon krass so. Würde er völlig gegen Cena sprechen. Ja. Also ich denke tatsächlich, dass der gute Chris Jericho da den Koffer gewinnen will. Weil die Begründung habe ich übrigens auch hier bei Observer gelesen. Der geht doch jetzt auf Tour. Hast du deine News immer nur nachgehört, ne? Ich habe die immer nachgehört und dann... Das gibt's doch gar nicht. Mach es wie die anderen Podcasts, ne? Die lesen keine Newsseiten und hören keine anderen Podcasts. Die machen das richtig. So, Wichser, official. Aber pass mal auf hier. Die Begründung fand ich trotzdem gut. Weil Jericho geht ja jetzt auf Tour, ja? Dann ist er so ein bisschen aus den Augen, aus dem Sinn, hat aber den Koffer und hätte natürlich einen riesen Impact, wenn der irgendwie dann... Es ist gar kein Platz, ihn als Champion zu positionieren. Ach, für Chris Jericho ist immer Platz. Nee, ist kein Platz. Gut, ja. Sonst noch was? Oder können wir Schluss machen? Ricky, du gibst mir langsam so ein Gefühl, als hättest du heute irgendwie ein Problem mit mir. Ja, heute habe ich ein Problem mit dir. Ich wollte mit dir auch mal so eine tolle News-Sendung machen, wie du bei den Watch Guys machst. Und ja, was willst du da machen? Es gibt keine News. Naja, wie fandst du NXT? Fand ich super. Das neue NXT. Das neue NXT fand ich echt schön. Natürlich traurig, dass es da jetzt wohl keinen Dean Ambrose gibt, ne? Und keinen Cassius. Oh no. Na, Cassius Oh No wird's wohl geben. Wurde der angeteased? Nee, der wurde nicht angeteased, aber der war doch im Opening-Video zu sehen. Ach. Wenn ich jetzt nicht ganz mich verguckt habe. Also, ist gut. Also, ich glaube, der wird dabei sein, aber jetzt da lassen wir es mal auf. Dean Ambrose glaube ich aber nicht. Ding fand ich aber ziemlich gut, wie sie hier die, wie hießen die? Accession? Conor O'Brien? Ascensions? Wie sie die präsentiert haben, fand ich super. Warum? Ja, das war ja derselbe Entrance, den sie auch schon bei FCW hatten. Nein, aber dieses Video vorneweg. Ach so. Überhaupt die Videos, auch von Bray Wyatt. Bray Wyatt spricht man den aus, oder? Bray Wyatt, ne? Was? Wyatt. Bray Wyatt. Wyatt, genau. Aber warum macht man denn solche Videos nicht häufiger? Das finde ich so toll. Also das hat mich richtig, richtig geil gemacht auf die ganze Geschichte. Ja, ich fand auch, das beste Video fand ich von Tyler Black. Das war ja wohl großartig, oder? Tyler Black, was? Das Video meinst du jetzt? Ja, das Video. Jetzt habe ich bei Twitter gelesen. Nach dem Bo... Was? Jetzt habe ich bei Twitter gelesen. Nach dem Bo-Rotunda-Match. Ja. Da gab es ja das Highlight oder diese Vignette ja, von Tyler. Ja, die, das ich fand ich echt ganz cool. Alle. Ja, ich fand die alle. Wie heißt großartig. Das? Seth Rollins? Seth Rollins. Und ich fand auch großartig JR. William Regal hat, den finde ich auch gut, aber der hat natürlich eine völlig andere Art zu kommentieren, als man sich. Genau, die harmonieren finde ich auch gar nicht miteinander. Und ich fand das auch großartig da, dass die Show echt JR eröffnet hat, ne? Das war wunderschön. Und ich glaube, es ist für JR gar nicht mal so eine große Degradierung, weil er ist ja auch ein großer Fan von jungen Wrestlern, von Upcoming Stars und so. Ich glaube, ihm macht das wirklich Spaß. Und er hat auch seine Ruhe. Er hat seine Ruhe. Das hat er ja auch schon früher gemacht. Er war ja da auch schon in der Scouting-Abteilung. Ich finde es auch toll. Also die Idee finde ich gut. Was mich natürlich ein bisschen nervt, aber das muss man wahrscheinlich ertragen, sind natürlich, ich weiß nicht, 45 Minuten ist die Sendung lang, glaube ich, und davon kannst du halt locker 20 Minuten im Müll schmeißen. Weil irgendwelche Rückblicke von Raw laufen oder ja. Also sowas nervt mich dann schon immer ein bisschen, muss ich sagen. Aber insgesamt finde auch diese Florida-Halle finde ich auch ganz schnuckelig so. Ja, passt. Es ist okay, besser als wie es früher war mit NXT, als es in der großen Halle war und null Stimmung. Also das finde ich alles richtig gut gemacht und achso, ich wollte dich auch mal fragen, weil du gerade auch so machst. Ja. Hast du Tourette? Absolut. Ah, okay, weil ich auch. Hitler, ficken, schwarz, Fotze. Aber wie fandst du Tyson Kidd? Super, oder? Tyson Kidd? Ja, im Main Event. Jetzt pass auf, so weit bin ich heute nicht gekommen. Ich habe ja dann ausmachen müssen, weil wir am Freitag telefoniert haben. Bei NXT? Ach, du hast das Main Event gar nicht gesehen? Nein, habe ich noch nicht gesehen. Habe ich noch nicht gesehen. Erzähl mal. Das war großartig. Also Michael McGillicuddy, dem kann ich ja sowieso generell überhaupt nichts abgewinnen. Aber, Tyson Kidd war der Man of the Night. Und der hat eine super Leistung abgefeiert, wie immer eigentlich. Hat auch ein paar Moves gezeigt, die ich noch nie von ihm gesehen habe. Solltest du dir echt nochmal nachholen, wenn du kannst. Liegt auch schon bei mir parat. Also ich wollte es mir heute noch vor der Sendung ansehen, aber es hat nicht mehr gereicht. Aber insgesamt, wie gesagt, wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, NXT, soll man sich angucken oder nicht? Und du hast gesagt, guck's dir mal an. So schlecht ist es nicht. Also ja. Damals hast du noch das Alte gemeint. Da habe ich gedacht, naja, jetzt nehme ich das Neue. Das ist vielleicht ein guter Einstieg. Und ich muss sagen, ich war mehr als positiv überrascht. Natürlich, was ich jetzt nicht so gut fand, wenn ich das richtig verstanden habe, Das sind ja die Gegner zum Beispiel hier von Conor O'Brien und den, wie hieß der andere? Ich weiß nur, dass er mit Nachnamen Cameron hieß, sein Tag-Team-Partner. Die Gegner waren ja keine Jobber in der Hinsicht, oder? Das sind ja auch FCW-Leute gewesen. Oder ja, das waren auch FCW-Leute. CJ Parker und Mike Dalton, meinst du? Ja? Ja. So, ja, ja. Dann finde ich es natürlich schon wieder ein bisschen schwierig, wenn du die dann so verjobst letzten Endes. Ja. Weißt du, das ist immer, ja, dann nimm doch halt einfach Jobber. Also wirklich richtige klassische Jobber. Aber The Ascension sind fast schon fit fürs Main Roster, oder? Ich finde die gut. Was ich ein bisschen schlecht fand, vielleicht. Das Rumgeschreie? Nee, ihren Wrestling-Stil müssten sie noch mehr an ihr Gimmick anpassen irgendwie. Also da fehlt mir dann so, wie es halt Gangrel früher gemacht hat, mit diesem Vampir-Gimmick. Ich denke mal, das ist auch so eine Art Vampir-Gimmick, was die beiden da haben, oder? Ja. So. Und das, finde ich, könnte man vielleicht im Match noch ein bisschen mehr ausspielen irgendwie. Jetzt fragt mich nicht genau, was. Ja, ich fand auch diesen Finishing-Move kacke, ne? Diesen Flapjack da, total kacke. Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ja. Frag mich doch mal was. Ich habe gerade ein ganz komisches Bild im Kopf. Man könnte ja als Finisher so ein Frog Splash machen und dann muss der so mit den Händen wie als wären es Flügel wackeln. Das aussieht wie eine Fledermaus. Nein, nee, man kann es aber so machen, dass auch beide Leute dann involviert sind, dass der eine aufs Top Rope geht und dann der untere Mann bleibt stehen und hält ihn so auf den Bauch so und der andere fliegt dann so wie so eine Figur beim Eiskunstlaufen, weißt du? Ja, und dann kann er dieses Fliegen machen und er kann ihn dann so rumtragen. Und dann macht er irgendwie so ein... Der trägt, macht immer... Ah! Ja, stell mir schön vor, Chris. Gott sei Dank sind wir da drauf gekommen. Nein, aber wirklich, NXT ist eine absolute Empfehlung, muss man so sagen. Ja. Hat für mich jetzt... Echt schön. Niemand hat es da zum MVP geschafft für mich. Noch nicht. Aber den guten Husky Harris, also Bray Wyatt, den finde ich schon ziemlich cool. Also, ja. Da freue ich mich drauf. Ich fand Tyson Kidd echt. Also, du guckst es nächste Woche nochmal. Absolut, ja. Ach so. Ja, also ich fand Tyson Kidd echt super. Den hätt's auch fast erwischt hier für ein MVP. Ich hab's Match nicht gesehen, vielleicht hätt's ihn sonst erwischt. Apropos Match. Hirsemanns Match der Woche ist am Start. Das hören wir uns jetzt gleich an, lieber Chris. Und ich habe ein Announcement. Mir gefiel das halt so, deswegen werde ich es noch öfters benutzen zu machen. Denn in den Kommentaren wurde ja ab und zu gefordert, naja, könnt ihr nicht das Hirsemann-Match der Woche irgendwie nochmal gesondert zum Nachhören ins Netz stellen. Und darauf bin ich jetzt zurückgekommen. Und zwar wird es jetzt in Zukunft immer das Hirsemanns-Match der Woche in voller Länge bei unserem YouTube-Channel zum Gucken geben. Und davor schneide ich dann einfach Hirsemanns Worte zu seinem Match der Woche. Wird es also heute sozusagen schon geben. Wer das Match dann nochmal sehen will und Hirsemanns Kommentar dazu, ja, habe ich schon fertig geschnibbelt. Da ich nachher hoch auf YouTube, könnt ihr das angucken. Wie findest du das, Chris? Supi. Findest du supi? Das ist Fanservice, ne? Ja, ich arbeite hart am Fan und tatsächlich, jetzt muss ich es ganz ehrlich sagen, ich habe mir wirklich vorgenommen, heute ein bisschen, Chris, ist kein Scheiß, ich war wirklich beeindruckt von deinen zwei Sendungen da. Dann habe ich gedacht, jetzt vielleicht. Ja, du hast generell das Image, dass dir echt keiner was glaubt. Ja, ja, und nee, jetzt schlecht mal auf. Dir. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt bin ich ein bisschen heute zurückhaltender und versuche mal auf einem ähnlichen Level wie Tobi und. Das hast du im Mittelteil dieses Podcasts auch wirklich gut gemacht. Ja, gut, ey, hör mal zu, ein Alkoholiker, der kann auch nicht von heute auf morgen aufhören zu trinken. Also ab und zu kriege ich halt mal meine Momente und die muss man mir noch zugestehen. Aber die Hörer können ja mal sagen, ob ihnen das so besser gefällt oder anders. Ach, leck mich. Hier ist Hirsemanns Match der Woche. Hallo, Hirsemann. Hirsemanns Match der Woche. Hirsemanns Match der Woche. Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem kleinen Segment. Ich bin der Hirsemann und mein Segment, was ich angesprochen habe, das heißt Hirsemanns Match der Woche. Wo zu finden? Natürlich bei Cult of Personalities Podcast Show mit dem Namen Talk of Personality, gehostet von Ricky und Chris. Und um hier nicht in den langen heißen Brei zu reden, letztes Mal war ich im Weltall. Dieses Mal haut es leider nicht hin, wegen den Abschlussprüfungen habe ich heute am 25.06.2012 die letzte in Mathematik geschrieben. Und ja, deshalb kann ich das eben nur hier auf der Erde sozusagen machen. Und ich werde planen, wieder mal aus dem Weltraum zu senden, aber zu gegebenen Anlässen. Mein Match der Woche beläuft sich auf, das Smackdown-Match zwischen Alberto Del Rio und dem Intercontinental Champion Christian von Smackdown vom 22. Juni 2012. Und die Begründung dafür ist, dass ich dieses Match sehr unterhaltsam fand. Ich fand auch, es war gut, dass man hier nicht gewusst hatte, wer siegt, denn Alberto Del Rio kam gerade von einer Verletzung zurück und ich habe nicht gewusst, ob sie ihn jetzt gleich wieder hochpushen. Und gegen Christian hätte er ja verlieren können, aber man hat es geschickt gemacht, denn man hat Ricardo Rodriguez Christian abblinken lassen und Alberto Del Rio hat so nach einem Enzugiri, glaube ich, und nachfolgend eben nach dem Cross Armbreaker den Sieg eingefahren durch Submission. Man hat Christian hier auch gut dargestellt, genauso gut wie Alberto Del Rio. Alberto Del Rio eben durch seine Ausrichtung als Heel kann er eben mit Hilfe von Ricardo Rodriguez gewinnen, was natürlich mehr als logisch ist. Ja, das Match war sehr, sehr gut, finde ich. Hat mir gut gefallen, auch vom technischen Standpunkt her. Und ich bin wie immer euer Hirse zu finden. @hirse95 bei Twitter wrestling-takeover.de.tl. Mein eigener Podcast, falls ihr mal reinhören wollt. Und sonst immer fleißig Cult of Personality hören. Die machen sich echt Mühe und Arbeit und scheuen wohl auch keine Kosten. Und wenn man das so sagen kann. Und ja, sehr unterhaltsam, wenn man der Show zuzuhören. Und nun wieder zurück zu Ricky und Chris im Studio. Und viel Spaß noch. Morgen. So, da sind wir wieder. Ganz genau. Der gute Hirsemann also hat Alberto Del Rio gegen Christian zu seinem Match der Woche gemacht. Und seine Matheabschlussprüfung verkackt, ne? Ja, mehr oder weniger. Wir wissen es noch nicht. Aber wie gesagt, das Match... Aber ich hoffe wenigstens, dass wir schuld sind. Ja, das wäre das Mindeste. Das wäre aber wirklich... Bildungsbürgertum hier bei Talk of Personality. Aber auf jeden Fall, das Match könnt ihr euch dann irgendwie im Laufe des Abends ja irgendwie bei YouTube angucken, wa? Ja. Und bei Facebook. Und so werde ich das versuchen, in Zukunft immer zu machen. Ist natürlich auch eine kleine Zeitfrage. Mhm. Aber schon. Nicht wahr, lieber Chris? Absolut. Hab gedacht, mache ich noch eine kleine News. Eigentlich wollte ich jetzt mit was anderem weitermachen, aber weil ich ja heute so ein bisschen ernsthafter rüberkommen möchte. Und zwar, einem guten Scott Hall soll es aktuell gar nicht gut gehen. Also mal wieder. Mhm. Ja. Gut. Dann. Ja, ich finde auch. bin ich natürlich noch einem MVP schuldig. Vielleicht sollte Cena da mal mit einer... Nee. Was? Nein, das ist scheiße. Also du nimmst... Gegen Make-A-Wish und so wollte ich gerade, aber nee. Oh nee, lass mal. MVP der Woche, du nimmst AJ und AW. Yo! Ich die Primetime-Players und... Oh, jetzt ist Notband angegangen. Und Chris Jericho. Entschuldigung, ich bin zwischendrin in meiner eigenen Sendung eingeschlafen. Das gibt's ja gar nicht. Also das ist ja mir noch nie passiert vorher. Chris Jericho? Chris Jericho nämlich, genau. Das sind also meine MVPs. Was hältst du von denen? Bist du zufrieden? Finde ich auch sehr gut. Bist du zufrieden, okay. Pass auf, ja. Letzte Woche haben wir auch gevotet. Weißt du noch, wer zur Wahl stand? Mhm. Mann, Chris, das kann man doch wenigstens wissen. Ich könnte auf die Seite gehen, aber ich habe keinen Bock. Ja. Mein Gott. Das waren auf jeden Fall Wrestler. Ja, genau. Dolph Ziggler, Paul Heyman, CM Punk und Mick Foley. Darum habe ich mich noch nie gekümmert. Und jetzt kommt einer im 3-Monats-Jubiläum, Ricky. Und gewonnen. Hast du das schon erwähnt? Wer hat gewonnen? Was? Wer hat gewonnen? MVP der Woche. Zack, zack. Was denkst du? Jetzt will ich nicht mehr. Dolph Ziggler ist MVP der letzten Woche geworden. Und du hast natürlich recht, Chris. Bitte verkünde, was wir heute für ein wunderbares Jubiläum feiern dürfen. Wir sind jetzt 3 Monate ein Paar. Ein Paar. Wir essen vom selben Tellerchen, mit demselben Gäbelchen wahrscheinlich eher, und putzen uns die Zähne mit derselben Zahnbürste. Chris, ich liebe dich. Muss ich hier on air nochmal mitteilen. Ja. An alle Zuhörer auch an die Zuhörerinnen. Bleibt ruhig. Haltet euch zurück mit Peniskommentaren. Ja, finde ich auch, Sarah. Also wirklich, dieses Penis-Geposte bei uns bei den Kommentaren, das ist auch schon ein bisschen nervig, muss ich sagen. Gut, nervig ist es für mich. Ich muss das Ding ja schließlich mit rumtragen. Hab übrigens jetzt einen neuen Namen, wie ich meinen Hoden nenne. Wenn das Sarah jetzt gerade hört auf dem Weg zur Schule oder zur Arbeit, wenn was sie da geschrieben hat, dann schüttelt sie jetzt mit dem Kopf. Ja, oder die Brüste. Ich habe übrigens noch einen neuen Namen für meinen... Also ich glaube, ich kann mit meinem Image hier ganz gut leben. Für meine Eier habe ich einen neuen Namen. Die nenne ich jetzt die Zwillinge. Ich dachte, die Primetime-Players. Die Zwillinge. Wie findest du das? Die Ja, finde ich gut. Okay, du weißt, heute ist der letzte Dienstag im Monat Juni. Ja. Und jetzt wird's kompliziert. Also wird aufgelöst, wer der MVP des Monats Mai geworden ist. Auch da vermute ich mal, hast du keine Ahnung, wer zur Wahl stand. Absolut. Okay, dann werde ich dir nachhelfen. Die verschollene Eve Torres ist nach der Wahl zum MVP der Woche verschollen. Wir wissen ja mittlerweile wenigstens, wo sie war. Sie hat eine TV-Serie. Ihre Brille verlegt. Genau. Hat nicht mehr die Tür. Irgend so eine komische TV-Serie hat sie mitgemacht. Daniel Bryan, Big Show und Paul Heyman. Und was denkst du denn, wer nach Rosa Mendes unser zweiter MVP des Monats wird? Hast du da eine Ahnung? Paul. Richtig! Paul! Yeah, official! Mann. Official! MVP des Monats Mai! Das ist Wahnsinn! Der Paul! So, jetzt geht's wieder los, glaube ich, gerade, oder? Ja. Okay. Danke, dass du mich kurz gebremst hast. neues Voting, MVP des Monats Juni. Chris, kannst du auch noch alle MVPs des Monats Juni aufzählen? Fangen wir mal mit dem letzten an. Fang mal an, dann versuche ich mal, ob ich es aufzählen kann. Na, der letzte war, habe ich gerade eben gesagt. Sage ich nicht. Dolph Ziggler. Kevin Steen, AJ und Christian. Das sind die vier, die für Juni zur Wahl stehen. Was ist denn los jetzt bei dir? Ich dachte von der letzten Woche. Ach. Bist du irgendwie eingepennt hier zwischendrin? Also auch bei, das ist mir auch aufgefallen, bei vier Ecken, zwei Elfer, da sprühst du nur so, man muss dich fast festhalten. Das ist unglaublich. Und hier sitzt du da, überlegst die ganze Zeit, fummelst dir dann deine Zwillinge rum und ja, was soll denn das? Mensch. Ricky, ich kann auch gehen. Nein, du sollst nicht gehen. Mir ist nix. Mach mal was Lustiges. Und was soll denn das jetzt? Erzähl doch mal einen Witz. Okay, warte mal, ich mach mal was Lustiges. Warte. Wehe, du pupst jetzt hier ins Mikrofon. Das findet wirklich keiner witzig. Pass auf. Habt ihr gesehen? Ja, das war lustig, komisch, ne? Das war echt komisch. Ich wollte noch sagen, ich habe mir überlegt. Was ist denn jetzt hier dein Announcement? Ja, jetzt pass auf. Ich habe mir überlegt, ob ich mir auf dem Rücken. Jetzt kommt's. Ich habe mir überlegt, ob ich mir auf dem Rücken. I did crazy chicks? Nein, das Cult of Personality Logo tätowieren lassen soll. Ist kein Scheiß, habe ich mir wirklich überlegt. Also, das CM Punk Konterfei und soll ich das erstmal mit den Flyern und Stickern machen? Nee, ich wollte das bei mir auf dem Rücken machen und ja, ihr könnt ja mal sagen, wie ihr es findet, dann würde ich es machen, wenn es viele gut finden, würde ich mir das auf dem Rücken tätowieren. Wie groß? Ja, so, dass man es sieht, nicht wahr? Und dann würde ich würde mir natürlich dann auch alle, also Twitter und Facebook-Adresse und so, würde ich mir alles mit drauf tätowieren lassen. Was hältst du von der Idee, Chris? Finde ich super, ja. Beste kommt zum Schluss, nicht wahr? Und ich finde, für alle Leute, die jetzt noch hier zu dieser Seite stoßen, sollten das als Einstellungskriterium machen lassen. Ja, das ist dann der nächste Punkt. Das wird natürlich, muss natürlich crowdgefundet werden. Also können wir natürlich nicht leisten. Machst du da jetzt ein Kickstarter-Projekt draus, oder wie? Ja, genau, das ist sozusagen mein Start-up. Wollen wir was bei Kickstarter reinstellen? Was? Nein, lass mal. Nee, aber ich habe mir tatsächlich überlegt, ob ich mir das Logo, praktisch das CM Punk-Konterfei, mit so ein paar Sternen und so, so wie es ähnlich wie das Logo halt ist, ob ich mir das auf den Rücken tätowieren lassen soll. Ey, komm, wenn sich andere Schwachköpfe die Haare abrasieren, dann kann ich mir doch mal so ein Tattoo machen lassen. Bisschen Spray-Tan drüber und dann ist es wieder weg. Also Big Props würdest du von mir kriegen, wenn du das Talk of Honor-Logo dir aufschreibst. Ja, aber da denke ich ja dann immer, weißt du, wenn es da mal irgendwann wieder Krieg gibt und dann wirst du da kategorisiert, weil du gefangen wurdest, dann ist das Talk of Honor-Logo, dann wäre ich ja rucki-zucki, wäre ich ja da zu den ganz Bekloppten abgestempelt. Nee, das können wir nicht machen. Aber jetzt warte mal, was die Leute so sagen, ob ich mich tätowieren lassen soll. Vielleicht mache ich es ja noch vor der während der 24-Stunden-Sendung. Ja, wieso denn nicht? Es gibt doch solche mobilen Tätowierer. Eigentlich wäre es ideal, wenn ich mich während der 24-Stunden-Sendung tätowieren lasse. Ich kenne eine. Ja, wird aber auch hier, bei mir. Ja, gut, wird ja wahrscheinlich auch ein Auto haben. Gut, Chris, wir kommen zum Schluss der heutigen Sendung. Es reicht jetzt, würde ich sagen, oder? Es langt. My Good Star. Wer jetzt noch nicht. Kennst du My Good Star? Ja, natürlich. Das ist bei uns auf der Arbeit, ist das der Shit. Ach so, bei uns sagen das immer die ganz Bekloppten. Naja. Bei uns sagst du nur noch My Good Star. Pass auf jetzt hier. Wer noch nicht genug hat von uns zweien, Chris hat es ja schon gesagt, am Donnerstag 20.30 Uhr Deutschland gegen Italien. Können wir aber mit Fug und Recht behaupten, dann wird es keine ruhige Ausgabe mit absolut keine News, dann geht es nur noch um Proleten, um Fußball und um Bierdosen. So, und bis jetzt haben wir nur eine Sekunde Zeitverzug zwischen unseren beiden TV-Sendern. Aber lass mal erklären, wie wir das getestet haben. Wir haben es getestet, indem wir mehrfach durch verschiedene Räume gerannt sind und ich glaube, alle Empfangsquellen, die es auf der Welt überhaupt gibt, getestet haben. Und immer wieder hat entweder bei mir eine Sekunde gefehlt oder beim Chris. Also der Ricky hat, du hast auch zwei Fernseher, wo du es getestet hast, ne? Ich hab noch viel mehr Fernseher, aber ich möchte... Ja, aber ich hab's halt, an dem Moment habe ich es bei mir unten im Wohnzimmer und oben im Schlafzimmer. Da oben habe ich nämlich Kabel und unten Satellit. Ich wollte und da haben wir uns gedacht, da gibt's bestimmt eine Tarenz oder wie auch immer das heißt. Und dann haben wir noch zwischen SD und HD und umschalten zum gleichen Moment und so. Ja, und... Ja, wir sind auf eine Sekunde Verzögerung zwischen uns beiden gekommen und... Aber gut, das, wenn du ähnlich aktiv bist wie heute, dann ist ja gar kein Problem. Dann guckst du einfach eine Sekunde vor mir, weil deine Reaktionszeit heute ist ja ähnlich. Also dann passt es ja wieder. Verstehst du? Ja, genau. Und so. Ins Knie ficken darfst du dich dann auch. Ja. Für Ecken zur Elfer muss man nochmal hier ein großes Lob an Tobi und an dich loswerden. Lieber Chris, war eine schöne Sendung. Und wer das noch nicht gehört hat, dringend mal anhören. Findet ihr bei uns im Audioarchiv oder bei iTunes. Bist du zufrieden? Ein EM-Special, ne? Das zweite EM-Special. Warst du zufrieden? Ich war zufrieden, ja. Okay, dann rufe ich euch noch auf zum Spenden. Du nicht? Hallo, habe ich doch gerade eben gesagt. Ich war mehr als zufrieden. Rufe ich euch natürlich noch auf zum Spenden für Seid. Das lösen wir nächste Woche auf. Ich habe gedacht, heute mit MVP des Monats und so, das mit dem Seid kann ruhig noch eine Weile laufen. Also das ist das, was wir aktuell sammeln für Strahlemännchen. Und dann werden wir auch verkünden, wie viel wir da aufstocken und wie viel Euro ich dann letzten Endes den Leuten da überweise. Vielen Dank an alle, die schon gespendet haben. Ich glaube, ich werde nächste Woche dann die Namen mal nennen. Wer da ein Problem mit hat, schickt mir am besten eine E-Mail oder irgendwie kontaktiert mich, wer nicht will, dass sein Name genannt wird. Ich werde natürlich nur die Vornamen nennen, also keine Sorge. Ich sage nicht die Anschrift. Des Weiteren dazu. Natürlich bitte, nicht bitte, weil wir wollen nicht Arsch kriechen, absolut nicht. Das habe ich jetzt gelernt beim Ricky und aber wenn ihr wollt, könnt ihr uns bei Facebook liken. Nee, was ich noch sage, du hast recht, wir wollen wirklich nicht bitte, aber bitte, bitte, bitte bewertet uns doch bei iTunes positiv. So ein kleines Bewertchen, 5 Sternchen. Ein Bewerterli. Und dann schreibt doch unten rein, zum Beispiel, I love Ricky Zwillinge. Das würde ich schön finden, wenn das noch official. Jemand... ja, genau. Nee, schreibt einfach nur official. Genau, Chris, ja. Großartig. Siehste, hast nach einer Stunde... Habe ich die Sendung noch gerettet, meinst du? Hast du die Sendung gerettet? Kann man, ja. Was war jetzt mit Facebook? Habe ich ganz vergessen. Wie ist denn da unsere Adresse? Einfach mal so auf diesen Daumen hoch. Daumen hoch, ganz genau. Kinder, Daumen hoch. Bei Twitter haben wir, glaube ich, auch einen Account, ne? CEO Personality. Ja, da erfahrt ihr die neuesten News rund um Cult of Personality. Rund um das Cult of Personality Universe. Ja. iTunes, Cyborg, blipablub. Fragen könnt ihr auch noch senden. Wir haben die Woche wieder Fragen bekommen, lieber Chris, für unsere Q&A-Session. 4 Stunden. Ihr könnt noch weitere Fragen senden. Wahrscheinlich, wir werden ja danach auch noch weitere Q&A-Sendungen machen. Also schickt Fragen an cultofpersonalitypodcast@gmail.com. Das wäre uns am liebsten und am einfachsten. YouTube, wie gesagt, gibt's die Sendung immer zum Hören. Und dann wollte ich natürlich noch kurz sagen, habe ich letzte Woche auch ganz vergessen. Und diesmal vergesse ich es nicht. Ich will natürlich nochmal darauf hinweisen, dass es ja am 13.07. und 14.07. die 24-Stunden-Sendung hier gibt bei Cult of Personality. 24 Stunden Lacher, Gags und Fantasien. Das beste Beispiel habt ihr ja gerade gehört. Also das 24 Stunden und ihr werdet ja wohl umkippen. Ihr werdet umkippen vor Freude. Und ich habe ja schon ein bisschen angefangen vorzustellen, was wir da so machen. Und jetzt sind wir bei 21 Uhr angelangt. Also am Freitag 21 Uhr gibt's dann die Tobi und Ricky Show. Plus Gäste, also nicht nur mit Tobi und mir, sondern sind auch Gäste mit dabei. Wir werden natürlich weiter Dieven bewerten, das ist klar. Und wir werden dann endlich mal tatsächlich den Pay-Per-View, Traum-Pay-Per-View Teil 2 machen, fortführen, wie auch immer. Darauf könnt ihr euch freuen. Und dann geht's richtig rund, nämlich die Voice versus the Brain Night steht dann an. Oh, und mit dem Würfel, Andi, und mit meinem Matze. Genau, 7 Stunden. 7 Stunden von 1 Uhr bis 8 Uhr morgens. Das sind die 2 Sendungen, die... Also wenn ich mal irgendwie in der Nacht irgendwie mal pissen gehen muss, dann klingle ich mal durch, ja? Das war nämlich das Nächste. Ab 21 Uhr könnt ihr alle anrufen. Davor ist es noch nicht so gut, weil davor kommt ja die Smackdown-Play-by-Play-Geschichte und Places Live. Und ab 21 Uhr könnt ihr dann alle anrufen und bitte ruft an, weil es wäre natürlich dann schlecht, wenn ich halb einschlafe und Matze und Andi versuchen, sich noch durchzuhangeln. Also ruft ruhig an, macht mit zur Geschichte. Kleines Update, Colt Cabana und der gute Brian Alvarez. Also von Brian Alvarez haben wir nichts mehr gehört. Keine Ahnung, der will wohl nicht mehr. Colt Cabana hat auch immer wieder nur gesagt, naja, muss gucken, ob er Zeit hat. Jetzt könntet ihr ihm natürlich die ganze Zeit bei Twitter zuspammen, damit dass er hier mitmachen soll. Oder schickt ihm E-Mails, mach bei Cult of Personality mit. Das wäre natürlich schön. Vielleicht lässt er sich dann noch breitschlagen. Ansonsten bin ich gut versorgt mit Matze und Andi. So, das wollte ich auch noch unterbringen und das war's dann im Endeffekt auch, oder? Ich muss sagen. Chris, es war eine schöne Sendung mit dir. Ich fand sie auch wirklich schön, aber ich glaube, jetzt wirst du mich dann wieder anrufen und sagen. Ja, so mach ich jetzt. Alles weiter. Tschüss, bis dann, ciao.